Gebet viele Bekehrungen von jungen Menschen erlebten. Und dann kam eine Pastorenkonferenz, in der ich versetzt werden sollte, von München in einen anderen Ort. Und ein Superintendent, der für mich zuständig war, sagte mir bereits ein halbes Jahr vorher, dass ich nach Bayreuth versetzt werden sollte, um dort zwei Gemeinden, eine Gemeinde in Bayreuth mit einer Gemeinde in Stambach, die nicht weit entfernt ist, zusammenzuführen und eine Bezirksgemeinde zu bilden. Ich habe mich sehr darauf gefreut, meine Frau kommt aus dem oberfränkischen Raum und es war auch eine missionarische Arbeit. Ich hatte bereits Dienstpläne vervielfältigt, wo ich alles genau koordinierte, wie ich diese beiden Gemeinden auch bedienen konnte, Bibelstunden, Gottesdienste und so weiter. Und dann war die jährliche Pastorenkonferenz in Heilbronn und der Superintendent kam auf mich zu am dritten Tag und sagte: Bruder Vogel, das mit der Versetzung, das klappt leider nicht. Die Gemeinde, wo wir den älteren Pastor, der bis jetzt in Bayreuth Dienst getan hat, hinversetzen wollen, wollen ihn nicht. Er ist ihnen zu alt, sie wollen einen jüngeren Pastor und darum können wir dich leider nicht nach Bayreuth versetzen. Ich war sehr traurig, aber er tröstete mich und sagte: Du kommst in diese Gemeinde, die den Pastor nicht will. Da ist eine neue Kirche gebaut worden, ein neues Wohnhaus, ein wunderbares Gelände, auch eine motivierte Gemeinde. Du kannst dich darauf freuen. Ich habe mich innerlich umgestellt, aber zwei Tage später ungefähr, auf der gleichen Pastorenkonferenz, kam der Superintendent noch einmal auf mich zu und sagte: Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber die wollen dich auch nicht. Die sagen, du bist zu jung, du siehst aus wie ein Konfirmand und du hast auch keine Ahnung, wie man Geld aus den Leuten rauszieht, damit die Kirche bezahlt werden kann. Sie wollen dich nicht. Und dann wurde ich in eine Gemeinde versetzt, in die ich nie wollte. Ich habe sie ein halbes Jahr vorher kennengelernt. Da war ich mit dem Jugendkreis in München in dieser Gemeinde. Und ich sehe noch den wurmstichigen, verfallenen Schaukasten, das Gelände, das mehr wie ein Gemüsegarten aussah, die Kirche, die sehr unschön war, die kleine Gemeinde dort. Und es war für mich sehr, sehr schwer, in diesem Fall Ja zu sagen. Und ich konnte es eigentlich nur, weil ich gerade in dieser Zeit über ein Bibelwort nachdachte, über das Wort: Saget Dank alle Zeit für alles. Und so fuhr ich in die Weinberge, damals auf der Pastorenkonferenz, meinem Renault R4, habe das Auto abgestellt und bin durch die Weinberge gegangen, habe gebetet und gesagt: Herr, es fällt mir unheimlich schwer. Ich wage es gar nicht, meiner Frau zu sagen, aber ich sage jetzt im Vertrauen Ja. Und im Voraus danke ich dir, denn ich glaube, dass auch hier dein Plan sich realisieren wird. Ja, und dann wurden wir in diese Gemeinde versetzt. Der Antrittsgottesdienst war wirklich sehr deprimierend. Es waren 25 Leute im Gottesdienst. Eine ältere Frau kreischte auf, als sie mich sah, und hat tatsächlich ganz laut gesagt: So einen Konfirmanden kriegen wir. Ich wog damals 98 Pfund. Und der Gemeindevertreter, der mich begrüßte, sagte öffentlich auf der Kanzel: Wir haben sie nicht gewollt. Das war die Begrüßung. Und ich hatte einen so wunderbaren Bibeltext ausgesucht für die Antrittspredigt. Wissen Sie welchen? Apostelgeschichte, ziemlich weit hinten. Da heißt es: Als Paulus die Brüder sah, gewann er eine große Zuversicht. Das passte in der Tat wie die Faust aufs Auge. Aber ich predigte mit Zuversicht. Der Chorleiter hat den Chor aus Protest abgegeben, den musste ich übernehmen. Der Sonntagsschulleiter, der Kindergottesdienstleiter, hat den Kindergottesdienst abgegeben aus Protest. Ich musste den Kindergottesdienst übernehmen. Ich habe den Frauenkreis geleitet, den Männerkreis, die Jungschar. Ich hatte alle Hände voll zu tun und ich habe es mit ganz großer Freude getan. Das kann ich hier sagen. Ich bin ein sehr fleißiger Pastor gewesen. Ich habe das mit unwahrscheinlicher Freude getan und Gott hat eigentlich von Anfang an gesegnet. Nur, und darum erzähle ich das so ausführlich, nur eines wurde immer weniger, das Gebet. Das heißt, ich hatte so viel zu tun. Ich hatte so viel am Hals, dass ich kaum mehr zum Gebet kam. Das Gebet schrumpfte mehr und mehr zusammen und die Auswirkung bedeutet ein Ausbrennen des geistlichen Lebens. Und ich spürte das nach ungefähr 2 bis 3 Jahren, wie mein geistiges Leben zurückging. Es predigte. Es predigte, aber ich spürte, es ist die Kraft Gottes nicht mehr da. Und in dieser Zeit bekam ich das Buch, das mein Leben revolutionär veränderte, ein kleines Büchlein von einem Methodisten aus Amerika geschrieben, McKendry Bounce, ein Methodist nach dem Muster von John Wesley, ein Beta. Dieses kleine Büchlein im Herold Verlag erschienen, Kraft durch Gebet. Im Original heißt es eigentlich Prediger und Gebet. Es ist nämlich für Prediger geschrieben, aber der Herold Verlag hat es also auf eine breitere Ebene gestellt, Kraft durch Gebet. Und ich habe dieses Buch gelesen und es waren da ganz bestimmte Sätze, die sich festgehakt haben. Ich habe diese Sätze zum Teil diesem kleinen Büchlein hier von mir wiedergegeben und auch diese Geschichte Evangelisation und Gebet. Ich lese Ihnen einige Sätze vor. Die Gemeinde des Herrn, die Sprache ist nicht ganz modern, die Gemeinde des Herrn braucht heute nicht neue Organisationen, nicht noch mehr Methoden, sondern Menschen vom Heiligen Geist gesalbt und mit seiner Kraft ausgerüstet. Menschen des Gebets, Menschen, die im Gebet kraftvoll sind. Der Heilige Geist fließt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er salbt keine Verwaltungsapparate, noch gibt er ihnen Kraft. Er heiligt keine Pläne, sondern Menschen des Gebets. Gebet ist die mächtigste Waffe des Predigers. Und genau diese Waffe hatte ich nicht mehr zur Hand. Zweiter Satz. Jeder Prediger, der das Gebet nicht zu einem mächtigen Faktor seines eigenen Lebens und seines Dienstes macht, ist ein schwacher Faktor in der Reichsgottesarbeit. Genau das spürte ich. Ich wurde ein schwacher Faktor. Die Prediger, die am mächtigsten in ihrem Gebetskämmerlein vor Gott sind, sind auch am mächtigsten auf der Kanzel vor den Menschen. Letzter Satz. Ohne Gebet schafft der Prediger Tod und nicht Leben. Darum so viele tote Gemeinden. Der Prediger, der im Gebet schwach ist, ist auch schwach in seiner Aufgabe, lebensspendende Kräfte zu vermitteln. Lebensspendende Kräfte ist eigentlich unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eine geistliche Ausstrahlung, die Gott uns geben möchte, wenn wir Beter sind. Luther hat das einmal sehr, sehr vulgär ausgedrückt, indem er seinen Pastoren oder Pfarrern zurief, lasst euren Busen über die Kanzel hangen, dass das Volk daran säuge. Also merken Sie, was damit gemeint ist. Es kommt nicht auf Worte an, sondern das Leben muss dahinter stecken. Es muss eine Ausstrahlungskraft des Geistes Gottes sein. Und genau das spürte ich, war in meinem Leben nicht mehr da. Ich habe, nachdem ich dieses Büchlein gelesen habe, mich entschlossen, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen und 1 Stunde im Gebet zu sein. Das war ein Entschluss. Und sehen Sie, das war die größte Pleite, die ich erlebte. Ich stand zwar um 5 auf, aber 4:15 war ich schon auf dem Teppich eingeschlafen. Ich stand zwar um 5 auf, aber 4:15 war absolut nichts mehr zu sagen. Ich stand um 5 auf, aber 4:15 schossen so viele Gedanken durch den Kopf, was ich jetzt noch vorzubereiten hatte und die Briefe, die auf dem Schreibtisch liegen. Es war zum Verzweifeln. Ich wollte und spürte mit einem Mal, es ging nicht. Ich spürte mit einem Mal, dass dieser heiße Draht zum Thron Gottes nicht mehr heiß war. Und ich werde den Morgen nicht vergessen. Es war 1971, an einem Sommertag, morgens um 5. Ich ging wieder runter in die Kirche, um zu beten. Wir wohnten über dem Gottesdienstraum. Und plötzlich, als ich die ersten Sätze sprach, kam mir die ganze Armut meines geistlichen Lebens so zum Bewusstsein, dass ich vor Gott zusammenbrach. Ich lag auf dem Angesicht. Bitte, ich bin nicht auf dem Rücken gefallen, ich werde das auch nie tun. Ich lag auf dem Angesicht, wie es die Bibel sagt. Und ich habe geweint wie ein Kind vor Gott. Erschütternd geweint vor Gott. Und ich weiß nicht, wie lange ich vor Gott in Tränen war. Aber ich weiß heute noch, was geschah. Es geschah nach einiger Zeit, dass Gott mich mit dem Geist des Gebetes erfüllte. Es kam eine solche Kraft in mein Innerstes, dass ich meinen Mund öffnete und plötzlich beten konnte, wie ich noch nie beten konnte. Und mich wusste und mich sofort in der Gegenwart Gottes am Thron wiederfand. Und so in die Gegenwart Gottes hinein sprechen konnte, eine Stunde war plötzlich verschwunden wie nichts, vorübergegangen wie wenige Minuten. Es war eine tiefgreifende geistliche Erfahrung. Und seitdem begreife ich, wenn die Bibel vom Geist des Gebetes spricht, was das ist. Wenn ein Mensch erfüllt wird mit dem Geist des Gebetes, wo er nicht mehr Worte suchen muss, sondern wo der Geist Gottes ihm die Worte eingibt. Und die Gedanken eingibt und die Gefühle und Empfindungen dazu, wo eine Last aufs Herz kommt oder eine tiefe Freude das Herz erfüllt und es zur Anbetung und zum Lobpreis kommt. Und ich habe von diesem Tag an natürlich das Gebet zum Hauptfaktor meines Lebens und meines Dienstes gemacht. Ich bin dann jeden Morgen um 5 aufgestanden, es war für mich die Audienzzeit. Und die ersten 4 Wochen konnte ich nachts kaum schlafen. Ich habe gelegentlich an die Uhr geschaut, ob es schon um 5 ist. Weil ich einfach wusste, das ist das Beste, was es gibt. Wenn ich irgendwo einen Dienst hatte, habe ich mir erst einen Raum gesucht, wo ich 1 oder 2 Stunden vor Gott im Gebet zubringen konnte, um dann zu predigen. Und das hat meinen Dienst völlig verändert, meine Stellung zur Bibel, meine Einstellung zu den Menschen und auch meine Stellung zu mir selbst. Es hat mein Leben völlig verändert. Das ist eigentlich so der geistige Hintergrund, warum ich heute vor Ihnen stehe. Auch der geistige Hintergrund, warum ich mich in Deutschland und auch später ganz besonders eingesetzt habe für das Thema Gebet. Wir hatten als deutsche Delegation in Manila, das war 1989, Manila, die internationale Konferenz für Evangelisation, ein ganz spezielles Treffen gehabt. Denn bis dahin, das muss ich ganz offen sagen, war im evangelikalen Raum nicht viel Verständnis für Gebet. Wir haben den Deutschen Evangelisationskongress vorbereitet für Stuttgart und ich habe mich, der wurde vor Manila vorbereitet und ich habe mich einmal zu Wort gemeldet, ich gehöre zum Leitungskreis der Lausanner Bewegung in Deutschland, ich habe mich einmal zu Wort gemeldet und gesagt, wir sollten unbedingt bei diesem Evangelisationskongress ein Seminar für Gebet anbieten. Hat einer der führenden Evangelikalen in Deutschland gesagt, das ist ein Evangelisationskongress. Das hat nichts mit Gebet zu tun. Also so ähnlich, ja. Das heißt, es war unter den Evangelikalen, unter den Spitzen in Deutschland, kein starkes Empfinden für Gebet. Und dann kam Manila. Und dort haben wir als deutsche Delegation 140 Teilnehmer, dort haben wir die Kraft des Gebetes erlebt. Ich hatte sie ja vorher schon erlebt, aber dort haben meine Schwestern und Brüder, die dabei gewesen sind, Beter erlebt. Gebetsversammlungen, die sehr bewegt waren, erlebt. Und so haben wir uns als deutsche Delegation getroffen und Bruder Horst Marquardt hat mich dann so vor allem persönlich angesprochen und gesagt, also eigentlich solltest du das mal in die Hand nehmen, dass wir im deutschen Raum eine Gebetsbewegung bekommen. Und ich habe daraufhin zum ersten Mal Weihnachten 1989 alle deutschen Gebetsbewegungen an den Tisch geholt. Es sind ungefähr 17 verschiedene Gebetsbewegungen, die es in Deutschland gibt, von evangelikalen Gebetsbewegungen, Campus für Christus, die in der Mitte liegen, zu orthodoxen Gebetsbewegungen, die Pfarrer Gebetsbruderschaft, oder zu charismatischen Gebetsbewegungen, Fürbitte für Deutschland oder Gebetsnetz über Deutschland. Alle Leiterinnen und Leiter deutscher Gebetsbewegungen haben sich damals zum ersten Mal getroffen, um miteinander über das Thema Gebet für Deutschland nachzudenken. Seitdem treffen wir uns zweimal pro Jahr. Manches ist schon im Aufbruch, und das, was Sie hier erleben, dass so viele hier sind, ist eigentlich ein ganz positives Zeichen. Ein positives Zeichen für unser Land, dass Menschen sich ganz neu für das Thema des Gebetes interessieren. Mehr erfahren wollen, mehr wissen wollen über das Thema des Gebetes. Nun haben wir heute Abend, entschuldigen Sie meine lange Einleitung, das wird in den nächsten Vorträgen nicht so sein, aber Sie sollten eben, wie gesagt, mich etwas besser kennenlernen. Nun werden wir heute Abend noch einmal ganz kurz in diese Thematik hineinschauen, Gebet als Priorität, der Stellenwert des Gebetes. Ich habe Ihnen schon den Bibeltext gelesen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Betet für alle Menschen. Die Bibel fordert uns nicht auf, alle Zeit die Bibel zu lesen. Die Bibel fordert uns auch nicht auf, alle Zeit gute Werke zu tun. Die Bibel fordert uns nicht auf, alle Zeit zu predigen. Aber die Bibel fordert uns auf, dass wir alle Zeit beten, dass wir das in ständiger Hingabe an Jesus Christus tun. Alle Zeit zu beten. Und genau dieser Text in 1. Timotheus 2 zeigt uns etwas von der enormen Bedeutung des Gebetes. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und liebe Schwestern und Brüder, vielleicht empfinden Sie das, das ist nicht in unser Belieben bestellt. Das hat absolut nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es ist ein Auftrag. Es gibt verschiedene Dimensionen des Gebetes. Aber wenn es um die Priorität geht und wenn es um das Gebet für Menschen geht, dann ist das ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und bei einem Auftrag, den Gott uns gibt, können wir nicht sagen, ich tue das oder ich tue das nicht, sondern da sind wir sozusagen herausgefordert von Gott, diesen Auftrag des Gebetes auszuführen. Wenn Sie die Bibel einmal durchlesen im Blick auf Gebet, dann werden Sie eines feststellen: Man kann die Bibel auch das Buch des Gebetes nennen. Im Moment schreibe ich an einem Kompendium des Gebetes. Ich arbeite die ganze Bibel durch im Blick auf Gebet, und es wird viele Kapitel geben zu diesem Thema. Und es ist mir wieder ganz neu wichtig geworden, von Anfang an, von der ersten Seite der Bibel an, dass Gebet absolute Priorität hat. Zum Beispiel hat Abraham Altäre gebaut. Er hat keine Häuser gebaut, aber Altäre. Er hat ein Zelt aufgestellt, das brach er wieder ab. Aber er baute Altäre, dort, wo er sich aufhielt, und dort rief er den Namen des Herrn an. Oder denken Sie an Mose. Mose war ein Beter. Wie oft lag Mose auf seinem Angesicht? Wie oft lesen wir im ersten Buch Mose, am Ende, zweites Buch Mose und folgende, wie oft lesen wir, dass Mose zu Gott schrie. Er schrie zu Gott. Seiner Verzweiflung, als er jenes Volk aus Ägypten führte, das ständig gegen Gott rebellierte. Er war ein Beter. Und Wenn wir natürlich ein Vorbild suchen im Blick auf Gebet, dann müssen wir zu Jesus Christus selber gucken. Er war ein Beter. Sein Dienst begann damit, dass er 40 Tage und 40 Nächte im Gebet war. Diese Zeit in der Wüste war ja keine Gammelei. Er hat nicht ständig an die Uhr geguckt, ob die 40 Tage vorüber sind, damit er wieder essen kann, sondern das war eine ganz intensive Gebetsvorbereitung. Er fastete in der Wüste und Fasten und Beten gehört in der Bibel immer zusammen. Wir lesen im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35, dass Jesus Christus am Morgen vor Tage aufstand und an eine einsame Stätte ging, um dort zu beten. Jesus stand also früh auf zum Gebet. Bevor die Sonne aufging, hat er sich sozusagen weggestohlen von seinen Jüngern. Die haben noch ein bisschen gepennt. Und wenn sie aufgewacht sind und der Herr war nicht da, das war das Eigenartige, sie wussten sofort, wo er ist. Er hatte an allen Orten irgendwo seine geheimen Gebetsstätten, an einsamen Orten, um dort mit dem Vater allein zu sein. Er war also ein Frühaufsteher, wie ich überzeugt bin. Meine Töchter glauben mir das zwar nicht, aber ich bin der Überzeugung, dass jeder Christ ein Frühaufsteher ist. Dann lesen wir in der Bibel, dass Jesus Christus gelegentlich auch nachts gebetet hat. Haben Sie schon einmal eine Nacht im Gebet zugebracht? Eine Nacht im Gebet, dass Sie einfach so erfüllt sind von Ihrem Herrn, dass Sie sagen, diese Nacht will ich nicht im Bett verbringen, sondern in der Gegenwart meines Herrn. Jesus betete gelegentlich in der Nacht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 12. Und sehen Sie, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde geboren wurde, wenn Jesus Christus das nötig hatte, früh aufzustehen und gelegentlich nachts im Gebet zu sein, wenn er das nötig hatte, wie viel mehr wir, die wir in Sünde geboren sind, die wir belastet sind durch hunderte von Generationen, wie viel mehr brauchen wir diese Gegenwart Gottes, damit wir bewahrt werden vor den Angriffen des Feindes und damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Jesus betet zum Beispiel eine Nacht durch, bevor er seine Jünger auswählte. Er hat sie nicht nach der Nasenspitze ausgewählt, sondern er hat sie aufgrund klarer Weisungen von Gott erwählt. Und dazu brauchte auch Jesus, der Sohn Gottes, eine Nacht, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Christus ein sehr spontaner Beter war. Er war kein religiöser Beter, der erst Meditation gebrauchte, eine Kerze oder sowas, sondern Jesus Christus war ein unwahrscheinlich spontaner Beter. Als er auf den Friedhof ging, wo Lazarus 4 Tage zuvor begraben war, lesen wir, dass er gerade noch im Gespräch war mit Martha und Maria, die Menschen. Er hörte die Stimmen der Menschen, warum hat er ihn nicht und so weiter. Er hörte das und die Bibel sagt uns, dass Jesus mitten aus einem heißen Gespräch heraus nach oben sah und mit Gott redete, vor allen Menschen laut. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um der Menschen willen, die hier sind, spreche ich das jetzt vor dir aus. Und im nächsten Augenblick, ohne Amen zu sagen, ohne die Hände auseinanderzunehmen, was er gerne zusammen hatte, im nächsten Augenblick hat er sich der Gruft zugewendet und gerufen, Lazarus, komm heraus. Also bei Jesus merken wir, dass zwischen Gebet und Alltag überhaupt keine Kluft war. Das gehörte einfach zusammen. Das ist das Echte des Gebetes. Die Bibel berichtet, dass Jesus mit einer solchen Hingabe, mit einer solchen Echtheit, mit einer solchen Faszination mit Gott reden konnte, dass seine Jünger zu ihm kamen und gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Wir möchten so beten können wie du. So echt, nicht ein Vater unser aufsagen, sondern wir möchten so echt beten können wie du. So aus der Tiefe des Herzens heraus. Und dann natürlich, wer kennt nicht den Bericht vom Garten Gethsemane, wo Jesus Christus so betete, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde, der auf die Erde fiel. Das heißt, Jesus Christus hat sich so intensiv, das war ein ungeheurer Gebetskampf, hineingesteigert in das Gebet. Das war wirklich ein ernstliches Gebet, so wie es am Ende des Jakobusbriefes, Kapitel 5 heißt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es lässig ist, sondern wenn es ernstlich ist. Und im Grundtext lesen wir hier Energeia. Das griechische Wort für ernstlich heißt Energeia. Das heißt mit Energie oder energisch. Das ist der Begriff energisch. Also Jesus Christus hat im Garten Gethsemane mit einer unwahrscheinlichen Energie gebetet. Oder denken Sie bitte an dieses wunderbare hohe priesterliche Gebet. Auch hier die ganze Haltung. Und Jesus schaute nach oben und sagte, Vater. Er sah nach oben. Wenn wir beten, gucken wir meistens runter, ja? So als ob der Herr Jesus unterm Tisch sitzen würde. Also das ist so eine eigenartige Sache. Manche Pastoren sagen, wir neigen uns zum Gebet, ne? Jesus hat meistens nach oben geschaut.